zu schwach für dich. Und Nacht um Nacht zu kurz für mich. Ach, würdest du nur sehen, würdest du verstehen. Wach für